hab schon so eine Ahne, Alter. Ich hab schon so eine Ahne, wenn ich den Scheiß hier aufsagen muss. Und wisst ihr, was ich von euch halte? Hip-Hop-Fuchteln, das seid ihr. Und Feierschweine, das sind wir. Schmeißt die Hoppe an die Wand, denn Deutschland ist ein Bängerland. Hip-Hop-Fuchteln, das seid ihr. Und Feierschweine, das sind wir. Schmeißt die Hoppe an die Wand, denn Deutschland ist ein Bängerland. So, es ist für Hodenmums, alle. Mir brennt der Sack von dem ganzen Hip-Hop-Dreck. Den Scheiß könnt ihr euch mal nett oder die Vorhaut tackern. Und dann Kuhglock hier, alle. Bang, bang, Bängerland. Bang, bang, Bängerland. BVB-Fans, das seid ihr! Und Feierschweine, das sind wir! Hurensöhne an die Wand! Der HSV regiert das Land!